Telekom-Fernsprecher Sanderstraße 23 an Aporet. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine laute Bohrmaschine von zwei Handwerkern, die anscheinend hier ein Schild anbringen oder eine Lampe, wobei einer der Handwerker auf einer, naja, nicht ganz zuverlässig erscheinenden Treppenleiter steht. Ansonsten hier in der Sanderstraße bei strahlendem Sonnenschein keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.